weiß. Sie müssen lauter reden, guter alter Mann, damit unsere Hörer auch etwas verstehen. Ja. Werden Sie unseren Entscheid über Annahme oder Ablehnung der Claire Zachanassian Stiftung respektieren? Ich respektiere ihn. Hat jemand an Alfred Ill eine Frage zu stellen? Wer reinen Herzens die Gerechtigkeit verwirklichen will, erhebe die Hand! Andächtige Stille im Theatersaal. Nichts als ein einziges Meer von erhobenen Händen. Nur der alte Mann sitzt regungslos, von Freude überwältigt. Die Stiftung der Claire Zachanassian ist angenommen. Einstimmig. Nicht des Geldes. Nicht des Geldes. Sondern der Gerechtigkeit wegen. Sondern der Gerechtigkeit wegen. Und aus Gewissensnot. Und aus Gewissensnot. Denn wir können nicht leben, wenn wir ein Verbrechen unter uns dulden. Denn wir können nicht leben, wenn wir ein Verbrechen unter uns dulden. Welches wir ausrotten müssen. Welches wir ausrotten müssen. Damit unsere Seelen nicht Schaden erleiden. Damit unsere Seelen nicht Schaden erleiden. Und unsere heiligsten Güter. Und unsere heiligsten Güter. Mein Gott! Eindrucksvoll, diese gewaltige Verschwörung für eine bessere, gerechtere Welt. Und dann der Freudenschrei, mein Gott, der war besonders eindrucksvoll. Die Herren von der Presse und vom Rundfunk sind zu einem Imbiss eingeladen, im Restaurant. Sie verlassen den Theatersaal am besten durch den Bühnenausgang. Bitte den Saal räumen, bitte beeilen Sie sich, bitte beeilen. Bitte beeilen, meine Herrschaften.